Popol Vuh, so heißt die religiöse Schriftsammlung eines untergegangenen Maya-Stamms. Und diesen, wenn man so möchte, heiligen Namen übernahm der klassisch ausgebildete Komponist Florian Fricke für seine Band, die er 1970 gründete. Und Popol Vuh ist in der Folge für viele Hörer selbst so etwas wie ein Heiligtum geworden, als Vorreiter einer sphärischen, überwiegend instrumentalen Musik, als Synthi-Pioniere, als Wegbereiter von Progressivrock, Ethnomusik und Ambient. Werner Herzog hat sich von Popol Vuh gleich mehrere Soundtracks schreiben lassen. Musik, die man eben mal so im Auto nebenbei hört, ist das auf jeden Fall nie gewesen. Florian Fricke starb Ende 2001 mit gerade einmal 57 Jahren und sein Sohn Johannes Fricke-Waldhausen bewahrt das musikalische Erbe und gönnt diesem jetzt eine Frischzellenkur. Auf der Doppel-CD Popol Vuh Revisited and Remixed hat er zum einen stilprägende Stücke von Popol Vuh zusammengetragen, zum anderen eine ganze Reihe von renommierten Künstlern um Bearbeitungen, also um Remixe gebeten. Unser Gast heute im Corso-Gespräch. Schönen guten Tag, Herr Fricke-Waldhausen. Hallo, guten Tag. Ich gehe mal davon aus, dass die größere Herausforderung bei dieser CD nicht die Zusammenstellung alter Stücke war, sondern die Auswahl der Künstler für die Remixe. Da liest man solche Namen wie Peter Kruder von Kruder und Dorfmeister oder Stereolab. Was waren denn für Sie die Kriterien bei der Auswahl dieser Künstler? Also sehr wichtig war, dass wir schon kurz nach dem Tod von Florian Fricke 2002, ein Jahr später, mit FX Twin zusammen trafen in London, also Richard James, der ja so eine Kernfigur in der weltweiten Ambient-Elektronik-Szene ist, in den 90er Jahren. Und der hatte damals Interesse bekundet, die frühen Moog-Platten, Elektronikplatten zu veröffentlichen, Affenstunde und In den Gärten Pharaos von 1970-71. Und das war so ein Kernmoment, wo wir verstanden haben, dass eben eine jüngere Elektronik-Avantgarde Interesse hat an dem Katalog. Das war damals überraschend, aber natürlich positiv geschätzt. Und dann haben wir in einem zweiten Schritt jetzt 10 Jahre später mit Roland Appel, das ist ein Münchner DJ und Producer, der früher bei Fauna Flash war und Trübi Trio, die Bänder, die alten Bänder digitalisiert und hatten plötzlich Einzelspuren zur Verfügung, die wir rausschicken konnten an verschiedene Remixer. Und wir haben uns abgestimmt und besprochen, dass man das nur rausschickt an Künstler, die oder DJs, Musikproduzenten, die das Werk auch wirklich verstehen oder einen Bezug dazu haben. Das war sehr wichtig. Aber unser Interesse war eigentlich sozusagen, das aus einer deutschen Elektronikszene oder europäischen verankerten Szene herauszumachen mit Leuten, die in den 90er Jahren sehr stark präsent waren und auch heute noch einen Einfluss haben, auch sag ich mal, auf elektronische Entwicklungen. Der Name Kruder und Dorfmeister ist gefallen. Die haben 2 Platten gemacht, die in den 90er Jahren wirklich sehr eingängige, sehr tanzbare Stücke elektronischer Musik waren. Das war, wenn ich mich so selber erinnere, eigentlich der Soundtrack jeder Studenten-WG-Party. Aber es ging jetzt nicht darum, Popol Vuh-Musik tanzbarer oder überhaupt erstmal tanzbar zu machen, oder? Nee, das war hier jetzt nicht so der Fall. Wir wollten eigentlich eher ein Doppelalbum konzipieren, wo man original frühe Elektronikstücke von Popol Vuh und Werner Herzog-Soundtracks gegenüberstellt einem hörbaren Album, also einem Album, was man wirklich öfter anhören kann, und demzufolge ist auch die Abstimmung der Tracks, also es ist ein Aufbau, es fängt etwas ruhiger an mit Peter Kruder, Roland Dorfmeister, und steigert sich dann etwas in, sag ich mal, Techno mit Roland Appel, ein Remix von Nosferatu von Werner Herzog, Moritz von Oswald, Techno-Mix, und dann vielleicht später Maus on Mars, das ist so das lebendigste Stück, das ist auch kein richtiger Club-Mix oder so etwas, aber ich glaube, das ist jetzt ein gutes, sehr schönes, hörbares Album geworden, was sich aufbaut und abschließt mit ruhiger und ein bisschen lebendiger wird in der Mitte. Sehr, sehr gute Resonanzmoment, und dem können dann Club-Mixe folgen später. Ich glaube, das war jetzt mein erster Impuls. Auch Interesse, um Interesse zu generieren bei einer jüngeren Generation von Musikern. Jetzt schwingt ein bisschen aus dem Wort hörbar machen eigentlich fast schon mit, dass die Originale teilweise fast nicht hörbar sind, wenn man jetzt mal ganz gemein ist. Sehen Sie das so? Nee, das sehe ich nicht so, also gar nicht, weil der Katalog von Popol Vuh, das umfasst ja 20 Platten. Das ist ja jetzt eine Auswahl von elektronischen Stücken und Ambient-Stücken, die man schon auch, wenn man zum Beispiel in einer langen Autofahrt ist, sehr gut hören kann. Es eignet sich sehr gut für Autofahrten in Los Angeles zum Beispiel. Aber also ich gebe Ihnen da recht, das ist mitunter nicht ganz so einfache Musik, die einfach im Radio läuft, das ist klar. Man muss sich wirklich einlassen, das gesamte Werk einmal so zu durchforsten, sag ich mal. Und dann wird das sehr, sehr hörbar, im Gegenteil sehr, sehr harmonisch. Das ist nur jetzt bei diesen Elektronik, gegenüberstehen der Elektronik-Tracks vielleicht, sodass das für den einen oder anderen etwas komplex ist in der, also sag ich mal, Zugänglichkeit. Aber es ist sicherlich nicht so kompliziert wie Stockhausen. Mhm. Gab es denn bei der Durchsicht dieses Werkkatalogs, Sie verwalten ja auch als Herausgeber den ganzen Werkkatalog von Popol Vuh, gab es da Überraschungen für Sie? Oder entdecken Sie da immer wieder Neues im Werk Ihres Vaters? Ja, das ist natürlich interessant, weil man kann auch sagen, also sein Vater ist ja gestorben vor 10 Jahren, dann ist der sozusagen verschwunden. Aber durch die Musik, dass sie am Leben ist, kann man das immer wieder neu an verschiedenen Phasen durchforsten. Und ich habe, da gab es Überraschungen, weil wir unveröffentlichte Tracks gefunden haben und durchgehört haben und also Bänder, alte Bänder, 24-Spurbänder digitalisiert haben und dann gesehen haben, dass ganz schöne, ganz lange Pianoflächen dort auftauchen, die wir nie gehört haben, oder auch durch die Isolierung der 24-Spurbänder einfach ganz neue Linien. Sie sind Jahrgang 74, das heißt von der musikalischen Prägung eigentlich eher ein Kind der 80er. Jetzt sind Sie sicherlich mit der Musik Ihres Vaters immer wieder in Berührung gewesen, aber war die Ihnen nicht manchmal erstmal fremd? Da sind ja, Sie haben es vorhin schon angedeutet, teilweise sehr lange Klangcollagen dabei, wo man erstmal nicht so viel Varianz drin hört oder sich wirklich darauf konzentrieren muss. Also war das für Sie auch immer erstmal ein Zugang zu was Fremdem? Ich bin eher so mit den späteren Sachen aufgewachsen. Die ganz frühen Sachen habe ich in der Live-Phase ja gar nicht mitbekommen, weil ich bin ja 4, 5 Jahre später geboren. Und insofern war mein Aufwachsen eigentlich eher von den harmonischeren Sachen, sagen wir das mal so, begleitet. Sie haben bereits auf die große musikalische Bandbreite von Popol Vuh hingewiesen. Trotzdem liest man diesen Namen gerne mal in Verbindung mit dem Rubrum Krautrock. Richtig oder falsch? Ja, das, also wenn ich jetzt so meinen Vater zitieren würde, das kann ich natürlich jetzt nicht so richtig machen, aber würde der sagen, das ist auf jeden Fall falsch. Ein besserer Begriff wäre vielleicht Progressive Rock oder Progrock. Das würde das besser treffen, glaube ich. Und dann aber auch Ambient Elektronik. Aber wer es Krautrock nennen will, bitte. Also der wird seinen Zugang darüber finden, bin ich auch, macht mir gar nichts. Sie selbst sind Kulturmanager, Sie haben für Galerien und Museen gearbeitet. Bei dem Einfluss wollten Sie da nie selber Musiker werden? Oder war das für Sie klar, dass Sie was ganz anderes machen? Ich habe natürlich früher Klavier und Gitarre gespielt, aber ich glaube, ich habe dann schnell verstanden, dass es eher darum ging, dass Werk von Popol Vuh meines Vaters am Leben zu erhalten und sich eher darum kümmern, das heißt eher verlagliche Seite, eher die Management-Seite, aber auch vor allem inhaltlich das so zu betreuen, dass das sauber, man hätte ja auch entscheiden können, das vielleicht früher mal zu verkaufen, den Katalog. Das haben wir eben nicht entschieden bewusst, um das inhaltlich sozusagen so nah wie möglich am Original zu halten, den Katalog, weil man ja sonst nicht weiß, was passiert. Und jetzt eben selber uns darum zu kümmern, mit dieser Platte. Ich weiß nicht, ob das ist, wie ein Musiker zu arbeiten. Ich meine, das ist eher wie eine Ausstellung, eben so eine Art von Zusammenstellung, Einladung von Leuten, die sich darauf beziehen, auf das Originalwerk. Aber, also wenn Sie so wollen, wäre das mein Beitrag, also so ein musikalischer Beitrag. Und dieser neueste musikalische Beitrag, Popol Vuh Revisited and Remixed, ein Doppelalbum, erscheint nächsten Freitag bundesweit. Am Donnerstag findet in Berlin dazu eine Release-Party statt und wir sprachen mit dem Sohn des verstorbenen Bandgründers, mit Johannes Fricke-Waldhausen. Er ist Herausgeber der Edition Popol Vuh und hat dieses Doppelalbum zusammengestellt. Vielen Dank für das Gespräch. Bitteschön. Und wir hören noch Ausschnitte aus dem Titel Haram Dei Haram in der Neubearbeitung von Alex Bark.